Und hier beginnt ein neues Niemandsland. Willkommen. Wir senden wie immer live aus dem Studio in der Arena Amalia. Wie immer aus der Fun City, Barcelona. Wie immer beginnend mit einem Fun City Blues. Osterwoche. Die Vergnügungsindustrie bereitet sich auf den Tourismusansturm vor. Hier und da schon vereinzelte Gruppen, Schulklassen, Rentner aus aller Welt. Alles erwartet den großen Osterreibach. Hotelbesitzer, Gaststätten, Nepplokale, Taschendiebe, Souvenirverkäufer. Auf dem Paseo Companys die Globalisierung in Person, in Personen. Ein Leierkasten dudelt. Der Leierkastenmann ist aus Dänemark. Eine Afro-Band spielt Melodien aus dem Obervolta. Ein Radakrobat vollführt Kunststückchen. Er ist Franzose. Zwei schwarzhäutige Freaks, Senegalesen mit Rasterzöpfen und Rasterzopf-Turmfrisuren, kiffen fröhlich vor sich hin und lassen ihre Super Extreme Bassbox wummern. Da biegen sich die Palmen. Ein Ehepaar aus Birmingham fotografiert den Triumphbogen. Barcelona Fun City Blues. Ein Vergewaltiger kommt gegen 1 Million Euro Kaution aus dem Knast. Die Justiz der Reichen funktioniert immer noch. Wunderbar. Eine Sauerei ist das. Ein Hurra auf die Justiz der Reichen und Superreichen. Und die korrupten Richter. Dass Fluchtgefahr besteht, ist kein Thema mehr. Und auch von hinter den Pyrenäen droht Ungemach. Es droht nämlich der Ex-Präsident mit seinem Identitätszirkus 2.0. Make Catalonia great again. Charlie Mountain Peak. Karl Bergspitz. Schad mit den Hufen. Er will kommen. In Heldenpose. So schön war es doch im Heldenjahr 1714. Barcelona Fun City Blues. Ich schaue nach oben, Gott sei Dank, der Himmel zieht sich wieder zu. Ferne Wolken versprechen den ersehnten Regen. Kühle Luft weht durch die Straßen. Von mir aus könnte es das ganze Osterwochenende über in Strömen gießen. Denn die Stadt stinkt. Aus den Kloaken steigt der Bierschiss der 100.000 Fun-People empor. An den Kiosken liegt die Presse aus. Spanien spielt 3-3 gegen Brasilien. Julian Assange vorerst nicht ausgeliefert, vertagt bis zum Mai. Großartig. Das ist der freie Westen. Während Nawalnys Witwe in den höchsten Regierungskreisen herumspaziert, herumgereicht wird. Vom Wertewesten wird Stella Morris gemobbt, gemieden. Stella Morris ist die Ehefrau von Julian Assange. Dazu gibt es gleich ein Interview mit Günter Wallraff zum Thema und vielleicht einen Jahrestag, den ich erwähnen möchte. Der scheint mir sehr wichtig. Ich bin nämlich Blues- und Jazz-Fan, das wissen meine Hörerinnen und Hörer. Und am 27. März, das war gestern, hätte die amerikanische Jazzsängerin Sarah Vaughan ihren 100. Geburtstag gefeiert. Sarah Vaughan wurde am 27. März 1924 geboren. Sie sagt, wenn ich singe, kann sich der Ärger direkt auf meine Schulter setzen und ich merke es nicht einmal. Sarah Vaughan. Die Spanier sprechen das Worgan aus. Vor 100 Jahren gab es also das Stimmwunder über 3 Oktaven. Die amerikanische Sängerin Sarah Vaughan wurde am 27. März 1924 in Newark, New Jersey geboren. Sie starb am 3.4.1990 in Los Angeles. Sie gilt neben Billie Holiday, die lebte von 1915 bis 1959, und Ella Fitzgerald, die lebte von 1917 bis 1996, als bedeutendste Vertreterin des Jazzgesangs. Willkommen im Niemandsland, willkommen in der Fun-City Barcelona. Am Mikrofon und an der Technik begrüßt Sie wie immer Detlef Jeskerz. Aber dann an der Kathedrale in der Calle Puerta Ferisa. Touristen, Touristen, Touristen. Unwillkürlich muss ich an den alten Witz denken. Was ist der Unterschied zwischen Touristen und Terroristen? Antwort: Touristen haben keine Sympathisanten. Und der Frühling ist auch schon wieder da. Signale, die man allmählich näher kommen hört. Vorn steht Polizei drauf, Spiegel verkehrt. Du weißt gleich, zucken sie die Knüppel. Du weißt, es wäre besser zu gehen, doch dann bleibst du da. Vielleicht wird's nie wieder so schön. Nie weißer der Schnee, nie heller der Tag. Vielleicht ist es gerade das, was ich an dir mag. Vielleicht ist es gerade das, was ich an dir mag. Vielleicht ist es gerade das, was ich an dir mag. Ein Beitrag auf NDR Info über den Stand, den letzten Stand der Sache Julian Assange gegen USA. Günter Wallraff äußert ganz klar, Assange ist ein Märtyrer der Aufklärung. An den WikiLeaks-Gründer solle ein Exempel statuiert werden, meint Enthüllungsjournalist Günter Wallraff. Hören wir uns dieses Interview an. Der in London inhaftierte WikiLeaks-Gründer Julian Assange darf vorerst nicht von Großbritannien in die USA ausgeliefert werden. So hat es der High Court in London gestern entschieden. Er darf weiter juristisch gegen eine Überstellung vorgehen. Das Gericht fordert zudem von der US-Justiz die Versicherung, Assange ein faires Verfahren zu gewährleisten, das auch für ihn die in der US-Verfassung garantierte Meinungs- und Pressefreiheit gilt und dass ihm in keinem Fall die Todesstrafe droht. Die US-Regierung will dem Australier wegen Spionagevorwürfen ja den Prozess machen. Ihm drohen im schlimmsten Fall bis zu 175 Jahre Haft. Bei mir am Telefon ist Günter Wallraff, Enthüllungsjournalist, Buchautor und einer der bekanntesten deutschen Unterstützer von Julian Assange, der auch in ständigem Kontakt mit Assange Frau ist. Herr Wallraff, wie bewerten Sie die Entscheidung des Londoner Gerichts? Ist das zumindest ein Teilerfolg für Assange? Das klingt erstmal so. Nur wenn man das genau sich ansieht, ist das natürlich eine Farce. Sehen Sie, die USA soll jetzt erklären, dass sie die Todesstrafe nicht verhängt, aber bis zu 175 Jahre Haft. Und so wie der Zustand, in dem er sich befindet, er ist bereits, ich würde sagen, bestraft, indem jetzt 5 Jahre in diesem Hochsicherheitstrakt in Isolationshaft er sich befindet. Juristen nennen das Bestrafung durch endlose Verfahren. Und es wird immer wieder auf seine Kosten das in die Länge gezogen. Er muss freikommen. Er ist ein politischer Gefangener. Das sollte man nicht vergessen. Er ist ein Märtyrer der Aufklärung. Und darum haben sich ja auch hier zwei Staaten, die sich Demokratien nennen, USA und Großbritannien, haben sich zusammengetan, um ihn fertig zu machen, zu zermürben und ihn sozusagen zum Aufgeben zu bringen. Mhm. Er ist nicht haftfähig. Und hier der ehemalige Zuständige für Folter, Nils Melzer für die UN, der hat ihn ja mehrfach besucht und erklärt, dass er seit 20 Jahren Tätigkeit mit Opfern von Krieg, Gewalt und politischer Verfolgung noch nie erlebt hat, dass sich demokratische Staaten zusammengeschlossen haben, um ein einzelnes Individuum so zu dämonisieren und zu rufmorden. Was würde es denn aus Ihrer Sicht bedeuten, wenn Assange an die USA ausgeliefert würde? Das überlebt er nicht. Das ist ganz eindeutig, das würde er nicht überleben. Und die Zustände dort in diesem Gefängnis, das weiß man, die sind so auf Zermürbung, auf Zerstörung der Persönlichkeit. Er ist bereits genug bestraft, wenn er überhaupt jemals ein Vergehen begangen haben sollte. Er ist im Grunde genommen, müsste Friedensnobelpreis verliehen werden, Nawalny posthum. Das sind seitenverkehrt zwei Fälle, die aber sehr ähnlich sind. Nur hier wird zu wenig in der Öffentlichkeit, ja schon in der Presse, in unserer Presse schon, aber es wird für ihn zu wenig getan. Man lässt ihn sozusagen einen Tod auf Raten sterben. Würden Sie sich dann da vielleicht auch mehr von der Bundesregierung erwarten? Das habe ich immer schon gesagt. Das haben sich Politiker wie Gerd Baum, auch Gabriel, auch ehemalige Justizministerin, die haben alle sich für ihn erklärt. Aber unsere Außenministerin, die zu Wahlkampfzeiten noch damit gepunktet hat, sich für die Freilassung ausgesprochen hat, seitdem sie im Ministeramt ist, erklärt sie sogar öffentlich, Großbritannien wäre ja ein Rechtsstaat, von daher braucht man hier sich keine Sorgen zu machen. Das ist schon ein Armutszeugnis. Im Urteil des Londoner Gerichts heißt es ja jetzt, Assange-Fall ist vor allem eine Frage der Meinungsfreiheit. Welche Wirkung hat der Fall Assange auf die weltweite Meinungs- und Pressefreiheit? Nun, hier soll ein Exempel statuiert werden. Das ist, dass andere kritische Journalisten, Enthüllungsjournalisten, die sich auch an solche zentralen Themen wagen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit aufklären, was Julian Assange Verdienst ist. Nicht? Er hat mehrere Kriegsverbrechen der USA an die Öffentlichkeit gebracht. Und hier soll nun ein Exempel statuiert werden, dass jemand, der sich an die Zentren der Macht vorwagt und das öffentlich macht, dass der dann unter Umständen mit ständiger Inhaftierung oder sogar mit seinem Leben das bezahlen muss. Assange hat alles veröffentlicht, Herr Wallraff, Akten und Dokumente ohne Schutz von Dritten. Das nennen ja viele auch fahrlässig. Und das ist ja vielleicht auch nicht das, was wir unter Pressefreiheit verstehen. Nun, das wird immer behauptet, aber es ist inzwischen Fakt, dass er diese Veröffentlichungen doch vorher geprüft hat. Und das war damals die Schuld vom Guardian, die ohne sein Wissen das mal alles ungefiltert veröffentlicht haben. Aber das ist bei WikiLeaks nicht geschehen. Das wird einfach nur zu seinem Schaden jetzt in die Welt gesetzt. Günter Wallraff war das, Enthüllungsjournalist, Buchautor und einer der bekanntesten deutschen Unterstützer von Julian Assange. An dieser Stelle möchte ich auf einen Podcast hinweisen, der die Geschichte der Polit-Rock-Band Tonsteine Scherben zum Thema hat. Als Tonsteine Scherben sich 1970 gründen, gehören sie zu den ersten, die Rockmusik mit deutschen Texten machen, ohne dass es peinlich oder nachgemacht klingt. Doch die Scherben sind mehr als nur eine Band. Sie versuchen das, was sie singen, auch zu leben. Philipp Meinhold, Wer hat Burak erschossen, mein Freund Flo, erzählt die Geschichte der vielleicht wichtigsten deutschen Band von ihren Anfängen als Polit-Rock-Band über die Solokarriere ihres Sängers Rio Reiser bis zu ihrer Bedeutung heute. Erstmals zu hören sind dabei viele Töne eines 60-stündigen Gesprächs Rio Reisers, das er 1993 für seine Autobiografie geführt hat. Interessant ist hier, der Podcast ist in 8 Teilen angelegt. Man hat also jede Menge Stoff zu finden in der Mediathek auf der Homepage der ARD. Und es ist eine Produktion, wie ich hier sehe, von Radio 1 und RBB. Unbedingt anhören. Und jetzt bringe ich mal den Trailer zu dieser Sendung, der auf die Dokumentation hinweist und natürlich auch einstimmt. Musik ist eine Waffe. Ich bin 14, als ich die Musik der Scherben zum ersten Mal höre. Der große Bruder einer Mitschülerin legt sie auf und ich bin sofort wie elektrisiert. Im Bett ist der Mensch nicht gern alleine. In meinem Bett ist grad noch Platz für dich. Doch mein Alter ist fast jeden Tag zu Hause und ich glaube, er hat was gegen dich. Auch in meinem Bett ist noch genau ein Platz frei und den Vater, der da in der Kneipe hängt und säuft, kenne ich ebenfalls von zu Hause. Er sagt, der schönste Platz ist immer an der Theke. Da hat er recht. zu Hause ist kaum noch Platz für drei. Warum bin ich auch den ganzen Tag auf Arbeit? Man kann sagen, ich bin so frei. Damals ist es mir nicht so bewusst, aber ich glaube, was mich neben den Parallelen zu meinem Leben anspricht, ist die Verbindung von Privatem und Politischem. Die Selbstverständlichkeit, mit der die Scherben ein Liebeslied mit dem Wunsch zu rebellieren verbinden. Wie sie vom Einzelnen aufs große Ganze kommen. Bis heute ist »Wir müssen hier raus« eins meiner Lieblingslieder und die Scherben für mich die beste deutschsprachige Band überhaupt. Mein Name ist Philipp Meinhold und ihr hört den Podcast »Musik ist eine Waffe – Die Geschichte von Tonsteine Scherben«. Ich glaube, einer der größten Verdienste ist, dass sie gezeigt haben, dass man mit deutscher Sprache was anderes machen kann als Volksmusikparade. Wir waren ja auf jeden Fall absolut ultralinksaußen orientiert. Na klar, also wenn irgendwie von unten nötig, werden eben auch Steine geschmissen. Und gegen Sachbeschädigung war gar nichts einzuwenden. Und deswegen mache ich jetzt hier diesen Tisch mal kaputt, ja? Damit du mal... Aber Rio Reiser und die Scherben waren die größte Rockband Deutschlands, die es in der ersten Hälfte der 80er Jahre gab. In dieser Podcast-Serie erzähle ich die Geschichte der Scherben. Einer Band, von der es heißt, sie habe die deutschsprachige Rockmusik erfunden. Deren Songs vermutlich jeder schon mal gehört hat, denen der große Erfolg aber immer versagt blieb. Für diesen Podcast spreche ich mit den wichtigsten Mitgliedern der ehemaligen Band und Kommune, interviewe Wegbegleiterinnen wie Claudia Roth und Annette Humpe. Besonders freue ich mich aber, Aufnahmen von Rio Reiser verwenden zu dürfen, die in diesem Umfang noch nie veröffentlicht wurden. Also ich wollte nicht, dass die Scherben auf den Strich gehen. Lieber wollte ich auf den Strich gehen. Außerdem habe ich in jeder Folge dieser Podcast-Serie einen anderen prominenten Musiker, eine Musikerin zu Gast, um über ihren Bezug zu Tonsteine Scherben und Rio Reiser zu reden. Herbert, du oder sie? Du. Gut. Musik ist eine Waffe. Die Geschichte von Tonsteine Scherben ist eine achteilige Podcast-Serie von Radio 1 vom Rundfunk Berlin-Brandenburg. Immer donnerstags in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Naja, ihr habt's gehört, liebe Hörerinnen und Hörer. Unbedingt anhören, runterladen und genießen. Die ersten zwei Folgen sind bereits im Podcast verfügbar auf ard.de, Mediathek. Und da findet ihr Musik ist eine Waffe. Teil 1, 44 Minuten. Teil 2, 39 Minuten. Sie hören Niemandsland, 91.4 FM in Barcelona. Es ist kurz vor Ostern. Es ist ein herrlicher, leicht kühler Frühlingstag. Niemandsland. Du bist, was du hörst. Deinen Namen auf Papier. schnappt nach allem, was mich zu verführen droht. Ich male dein Gesicht auf meine Hand, nur so. Niemandsland Musikgeschichte, Schmalz und Rebellion, der deutsche Pop und seine Sprache, basierend auf dem gleichnamigen Buch von Jens Balzer. Einführung: Durch das Fremde zu sich selbst finden. Die Sprachgeschichte des deutschen Pop. 1, 2, 3, 4, let's go! Ein junger Mensch steht vor einem Spiegel und versucht, die Posen einzuüben, die er oder sie sich bei einem bewunderten Popstar abgeschaut hat. Die Coolness, den Glamour, die Souveränität. Vielleicht ist dies eine der Urszenen des deutschen Pop. Man versucht, sich in eine fremde Subjektivität hineinzufühlen, die einem größer, interessanter, weltläufiger als die eigene erscheint. Das geschieht überall auf der Welt, wo junge Menschen großen Popstars nacheifern. Aber in Deutschland gehört zu dieser Einübung fast immer auch die Verwendung einer fremden Sprache. Denn cooler, glamouröser Pop wird nicht auf Deutsch gesungen, sondern auf Englisch. Oder in einer Variante des Deutschen, die sich von der Sprache des täglichen Lebens unterscheidet, durch ihr Vokabular, ihren Akzent, ihre Vermischung mit anderen Sprachen, Dialekten, Soziolekten. Wer sein will wie ein Popstar, möchte aus seinem eigenen Leben heraustreten. In Deutschland heißt das auch, wer sein will wie ein Popstar, möchte aus seiner eigenen Kultur heraustreten und aus der Sprache dieser Kultur. Zum Pop gehört wesentlich das Aufbegehren gegen die Elterngeneration. Es ist typisch für jene biografische Zwischenphase, die man heute als Teenagerzeit bezeichnet, in der die Menschen keine Kinder mehr sind, aber auch noch nicht die Verantwortungslast des Erwachsenenlebens tragen. In dieser Phase kann man sich ausprobieren und auch darüber nachdenken, welchen Platz man in der Welt einnehmen möchte, zu welchem Menschen man werden will. Im deutschen Pop bedeutet dies oft auch, man eignet sich andere Sprachen an, um die eigene Fremdheit in der Welt zu formulieren. Life is so hard each day. Das Eigene im Pop ist das Fremde. Oder anders gesagt, im Pop soll das Fremde zu etwas Eigenem gemacht werden. Dass dies in Deutschland insbesondere auch für die Sprache gilt, ist schon seit den Anfängen der deutschen Popmusik nach dem Zweiten Weltkrieg so. Bloß, dass es damals noch nicht die englischsprachige Popkultur war, an der man sich orientierte. In den 1950er und frühen 1960er Jahren wurde im deutschen Pop ausschließlich auf Deutsch gesungen, doch handelte es sich dabei um ein Deutsch, das von nichtdeutschen Wörtern, Sätzen, Redewendungen und von fremdländischen Akzenten durchsetzt war. Die gebürtige Italienerin und spätere Wahlfranzösin Caterina Valente verkündete mit kokettem französischem Akzent: »Ganz Paris träumt von der Liebe« und erzielte damit einen der größten Hits des Jahrzehnts. Später forderte sie mit spanischen Anklängen: »Spiel noch einmal für mich Habanero« und sang italienisch angehaucht »Ciao, ciao, Bambina«. In ihrem erstaunlichsten Song »Tipi, tipi, tipso« wurde aus der Vermischung verschiedener Sprachen sogar eine Art dadaistisches Patois. Ein Wind weht von Süd und zieht mich hinaus auf See. Der deutsche Pop nach 1945 war von Fernweh geprägt. Er handelte davon, dass man nach Italien reisen wollte oder nach Frankreich. Darin spiegelte sich das Streben der Wirtschaftswundergeneration nach ökonomischem Aufstieg ebenso wider, wie das Bedürfnis der Deutschen, nach dem verlorenen Krieg wieder in die Gemeinschaft der zivilisierten Staaten aufgenommen zu werden und alles, was vor 1945 geschehen war, möglichst schnell und komplett aus dem Gedächtnis zu streichen. Der österreichische Sänger Franz Eugen Helmut Manfred Niedl gab sich das englisch klingende Pseudonym Freddy Quinn und wurde mit dem von afrokubanischen Rhythmen getragenen Lied La Paloma berühmt. Sein vorrangiges Thema war die Sehnsucht nach der Ferne, aber auch der Wunsch, aus der Fremde wieder nach Hause zurückzukehren. Heimweh, heimatlos, Junge, komm bald wieder, so hießen Freddy Quinns Lieder. Geht an Bord und fort muss die Reise gehen. Der Jazzsänger Bill Ramsey wurde mit seinem starken US-amerikanischen Akzent zu einem der beliebtesten Schlagerinterpreten der frühen 1960er Jahre. Und die größten Stars der englischsprachigen Musik sangen für das deutsche Publikum ihre Lieder auf Deutsch. Elvis Presley coverte das Volkslied muss ich denn zum Städele hinaus. Die Beatles, die ihre Karriere im Starkclub in Hamburg begonnen hatten, coverten sich selbst und machten aus »She loves you, yeah, yeah, yeah« mit sonderbarem, weich gedehnten Akzent »Sie liebt dich, yeah, yeah«. Sie liebt dich, yeah, yeah, yeah. Sie liebt dich, yeah, yeah, yeah. Sie liebt dich, yeah, yeah, yeah, yeah. Du glaubst, sie liebt nur mich. Gestern hab ich sie gesehen. Sie denkt ja nur an dich und du solltest zu ihr gehen. Anfang der 60er Jahre begannen auch die ersten deutschen Beatgruppen damit auf Englisch zu singen, etwa die Lords und die Rattles. Sie wollten die Muttersprache ablegen, um ihren britischen Vorbildern nachzueifern, aber auch, um damit zu etwas anderem zu werden als das, was ihnen vorgegeben schien. Sie wollten ihre Identität abstreifen, die sie sowohl als individuelle als auch als nationale verstanden. Wenigstens den rebellischen, mit der Gesamtsituation unzufriedenen Teilen der Jugend galt das Deutsche nun erstens als Sprache einer provinziellen, uncoolen, abgehängten, unkreativen Kultur, als Sprache der Spießer und zweitens als Sprache der Väter- und Müttergeneration, die in die Verbrechen des Nationalsozialismus verstrickt gewesen war. Dass man auf Englisch sang, bedeutete, aus der Enge der spießigen Verhältnisse auszubrechen, in der sich die restaurative Kultur des Wirtschaftswunders bewegte. Die Sprachkompetenz war jedoch noch so begrenzt, dass man stets merkte, hier sangen Menschen in einer Sprache, die ihnen letztlich fremd war. »When I was born, you know, I couldn't speak, I'll go. My mother worked each day, and she learned me to say, life is so hard each day«, heißt es in »Poor Boy«, dem ersten Lied der Lords. Offensichtlich hatte sich hier vor der Veröffentlichung kein Englischlehrer gefunden, um den Text zu korrigieren. »She learned me to say« ist natürlich witzig und falsch. Wir möchten nun eine Platte spielen, welche wir einmal unter dem Pseudonym Julien Crowd aufgenommen haben. Ein Stück heißt Schalalalali. In den 1960er Jahren wurde die Wahl der Sprache zu einer politischen Entscheidung. Wer auf Englisch sang, wollte sich damit entnazifizieren und zum Teil der kosmopolitischen Kultur des Westens werden. Dabei provozierte man aggressive Reaktionen der Protagonisten jener Kultur, von der man sich absetzen wollte. Von diesen wurde alles, was auf Englisch gesungen wurde, als Negermusik oder als Hottentottenmusik verfemt. Schon am Ende des Jahrzehnts kehrten freilich die ersten Künstler, die sich ausdrücklich als politisch verstanden, zur deutschen Sprache zurück. Liedermacher wie Franz Josef Degenhardt und Hannes Wader sangen auf Deutsch, um ihre Botschaften besser zu den Hörern und Hörerinnen zu bringen, ohne die Verständnisschwierigkeiten, die durch die Übersetzung ins Englische entstehen konnten. Spiel nicht mit den Schmuddelkindern, sing nicht ihre Lieder. Geh doch in die Oberstadt, mach's wie deine Brüder. So sprach die Mutter, sprach der Vater, lehrte der Pastor. Er schlich aber immer wieder durch das Gartentor. Und in die Kaninchenstelle, wo sie 66 spielten, um Tabak und Rattenfälle Mädchen unter Röcke schielten, wo auf alten Bretterkisten Katzen in der Sonne dösten, wo man, wenn der Regen rauschte, Engelbert dem Blöden lauschte, der auf einen Akambiss Rattenfängerlieder blies. Politisch motivierte Rockgruppen wie Ihre Kinder und Flo de Cologne übersetzten die politischen Pamphlete der 68er-Generation in agitatorischen Rock. Der Westberliner Gruppe Tonsteine Scherben gelang es dann schließlich, die intellektuelle Kälte und Abstraktheit dieser Agitation in persönlich gefärbte Emanzipationslyrik zu verwandeln. In Liedern wie »Wir müssen hier raus« wurde das Politische tatsächlich mit dem Privaten versöhnt. Der Mensch nicht gern alleine. Und in meinem Bett ist grad noch Platz für dich. Doch mein Alter ist fast jeden Tag zu Hause. Und ich glaube, er hat was gegen dich. Für mich ist die Welt nicht mehr in Ordnung. Nicht früh um sieben und auch nicht nach der Tagesschau. Für mich heißt das Wort vom Sonntag Scheiße. Und das Wort zum Montag macht man blau. Wir müssen hier raus, das ist die Hölle. Der sogenannte Krautrock der 70er Jahre wollte den Bruch mit der deutschen Kulturgeschichte und Tradition noch verschärfen. Es wurde vor allem ohne Gesang und Sprache, also instrumental, musiziert. Oder es sangen, etwa bei der Gruppe Ken, nicht deutsche Musiker wie der Japaner Damo Suzuki, der das Englische als Material für seine jeglichen Sprachsinn zerschlagenden Improvisationen verwendete. Lediglich eine Gruppe, die in der Mitte des Jahrzehnts aus der Krautrock-Szene herauswuchs, sang auf Deutsch, Kraftwerk. Sie warfen die traditionellen Rockinstrumente weg und arbeiteten mit Synthesizern. Dazu inszenierten sie sich als Roboter und sangen in einer maschinenhaft kühlen, auf wenige Schlagworte und lyrische Fragmente reduzierten Sprache. Damit wurden sie im englischsprachigen Ausland zum Inbegriff der sonderbaren, nostalgisch klischierten und futuristischen Deutschen. Bei Kraftwerk kehrte das Deutsche als Fremdes zurück. dass gerade dort, wo man alles Deutsche fremd fand, wieder zum Inbegriff der deutschen Eigenheit wurde. Hello to everybody out there. You're listening to Niemann's Land. 91.4 FM Contrabanda, Barcelona. A free voice in a world of little freedom. Alles musste fremd werden, um zu etwas Neuem zu finden. Das war eine Seite des popmusikalischen Avantgardismus der 1970er Jahre. Die andere Seite aber war, und sie wird in der Rückschau auf dieses Jahrzehnt gern übersehen, die Wiederaneignung einer deutschen Tradition, die im Weltbild der 68er bei den Kindern von Marx und Coca-Cola schlicht nicht mehr vorkam. Gruppen wie Hölderlin, Novalis und Augenweide wollten wieder an die deutsche Kulturgeschichte vor dem Nationalsozialismus anschließen. Sie vertonten Minnelyrik und sangen auf Alt- und Mittelhochdeutsch. Sie spielten auf mittelalterlichen Instrumenten und suchten inmitten der gesellschaftlichen Modernisierung nach einem Weg zurück in die Tradition. Auch wurden Mundarten, Dialekte und verschwindende Sprachen wieder genutzt. Nicht zuletzt als politische Widerstandsgeste gegen die Vereinheitlichung der Kultur und der Sprache. Ein musikalischer Einsatz für mehr Diversität. Rest lebe ich, wie hier werde, sieht mein sündig Augesicht. Das reine Land und auch die Erde, der man so viel lehren gibt. Mir's geschehen, dass ich hier bat, ich bin kommen an die Stadt, da Gott männisch lichen. Liedermacher wie Hannes Wader und Knut Kiesewetter begannen auf Plattdeutsch zu singen. Achim Reichel, der mit seiner Gruppe The Rattles zu den ersten Protagonisten der englischsprachigen Beatmusik gehörte, wurde mit Shanties und Seemannsliedern erfolgreich. Der österreichische Liedermacher Wolfgang Ambros nahm mit Der Watzmann ruft das erste mundartliche Konzeptalbum auf. Am Ende des Jahrzehnts gründete sich schließlich in Köln die Gruppe BAP, die den kölschen Dialekt, der bis dahin ausschließlich in Karnevalsliedern verwendet wurde, politischen Themen zuzuführen versuchte, am prominentesten in dem Lied Kristallnach aus dem Jahr 1982. In einem Bild zwischen Bruegel und Bosch, kein Mensch, der im Syrenien steht, weil ein Warnung nur half so viel kostet, der durch nur Kristall hat. ja, es klang heimlich voll, als wär ich da. Ohne Rationen, inkognito, hast dann vorbei. Offiziell sind die Nietchen dabei. Wenn die Volksseele allzeit bereit, Richtung Siedepunkt wütet und schreit. Heil Harari und grenzenlos geil. Noch vor Geltung wohl zitternd verneint in der Küste. Doch die alles war anders, es stört. Sie im Stromschwimmen, wie sich gehört. In den 70er Jahren wurde die deutsche Sprache im Pop entweder verworfen oder man suchte nach dem sprachlich eigenen in einer fremd gewordenen Form. In dieser Zeit entstand aber auch, von der deutschen Mehrheitsgesellschaft weithin unbemerkt, die erste deutsche Popmusik, die weder auf Deutsch noch auf Englisch gesungen wurde, sondern auf Türkisch. Es war die Musik der ersten und zweiten Generation der damals Gastarbeiter genannten türkischen Arbeitsmigranten und Migrantinnen, Lieder, die von der Sehnsucht nach der verlorenen Heimat handelten und von der Enttäuschung darüber, dass die Deutschen die gerufenen Gäste nur als Arbeitskräfte ansahen und nicht als Menschen. Künstler wie Metin Türköz, Atakan Ani und Cem Karaca verwoben deutsches und türkisches Vokabular miteinander und wurden damit zu Pionieren jener migrantisch geprägten Musik, die sich ab den 90ern vor allem im Hip-Hop auszubilden begann. Es waren Crews wie Fresh Family oder Advanced Chemistry, deren Song »Fremd im eigenen Land« 1992 erstmals die Diskriminierungserfahrungen und Identitätszweifel der zweiten Generation von Migrantinnen und Migranten einem größeren Publikum kenntlich machte. Sie kämpfen gegen Vorurteile und Rassismus. Ich habe einen grünen Pass mit einem goldenen Adler drauf. Dies bedingt, dass ich mir oft die Haare rauf. Jetzt mal ohne Spaß, er gab mich zuhauf, obwohl ich langsam Auto fahre und niemals sauf. All das Gerede von europäischem Zusammenschluss. Fahr ich zur Grenze mit dem Zug oder einem Bus, frag ich mich, warum ich der Einzige bin, der sich ausweisen muss, Identität beweisen muss. Ist es so ungewöhnlich, wenn ein Afrodeutscher seine Sprache spricht? Und nicht so blass ist im Gesicht. Das Problem sind die Ideen im System. Ein echter Deutscher muss so richtig deutsch aussehen. Blaue Augen, blondes Haar, keine Gefahr. Gab's da nicht eine Zeit, wo schon mal so war? Gehst du mal später zurück in deine Heimat? Wohin? Nach Heidelberg, wo ich ein Heim hab? Nein, du weißt, was ich meine. Komm, lass es sein. Ich kenne diese Frage, seitdem ich klein bin, in diesem Land vor 2 Jahrzehnten geboren. Doch frage ich mich manchmal, was hab ich hier verloren? Ignorantes Geschwätz, ohne End. Dumme Sprüche, die man bereits alle kennt. Ey, bist du Amerikaner oder kommst aus Afrika? Noch ein Kommentar über mein Haar, was ist daran so sonderbar? Ach, du bist Deutscher? Komm, erzähl keinen Scheiß. Du willst den Beweis? Hier ist mein Ausweis. Gestatten Sie, mein Name ist Frederik Hahn. Ich wurde hier geboren, aber wahrscheinlich sieht man es mir nicht an. Ich bin kein Ausländer, Aussiedler, Tourist, Immigrant. Sondern deutscher Staatsbürger und komme zufällig aus diesem Land. Wo ist das Problem? Jeder soll gehen, wohin er mag. In den 1980ern erschien es vielen plötzlich selbstverständlich, dass man auf Deutsch sang. Das galt für den Punkrock ebenso wie für die neue deutsche Welle. Das heißt jedoch nicht, dass das Deutsche auch selbstverständlich war. Es wurde mit Anglizismen durchsetzt und grammatisch zerschlagen. Bei vielen Bands sollte es nun klingen wie eine Sprache, die man gerade neu erlernt hatte. Oder wie eine Sprache, die eigentlich gar nicht zu der Musik passte. Die Gruppen der Hamburger Schule wie Blumfeld und die Sterne verkomplizierten die Grammatik und das Vokabular, bis ihre Lieder klangen wie Traktate der Dekonstruktion. Oft meinte man, Menschen zuzuhören, denen die Sprache im Weg war und die sich selbst im Weg standen beim Ausdruck ihrer Gefühle und ihrer Unzufriedenheit mit der Welt. Die Sprache wurde sperrig und ironisch. Man wollte politische Botschaften kommunizieren und zugleich nicht zurückkehren zu der Position der älteren linken Liedermacher, deren Texte allzu selbstgewisse Gesellschaftsanalysen transportierten. 1:1 ist jetzt vorbei, hieß es 2002 in dem Song »Neues vom Trickser« der Gruppe Tokotronik. Sie hätten wir glücklich sind und unsere Leidenschaft ist ihre Man wollte politische Botschaften kommunizieren und zugleich nicht zurückkehren zu der Position der älteren linken Liedermacher. Auf sonderbare Weise gilt dies auch für die erfolgreichste deutsche Rockgruppe, die in den 90er Jahren entstand, Rammstein. Rammstein präsentierten sich als Karikaturen des Deutschseins. Sie spielten mit Symbolen totalitärer Ästhetik und montierten ihre Videoclips zum Beispiel aus Leni Riefenstahl-Filmen. Dazu intonierte Sänger Till Lindemann seine Texte, die er aus dem Vokabular einer deutschen Fantasieromantik montierte, mit rollendem R. Er sang von Herzeleid, Leichtzeit, altem Leid, es ging um den Meister, die Mutter und um die Sonne. Das konnte man als ironische Brechung und Anverwandlung der deutschen Lyrik und Sprachtradition werten. Es war in seiner herrisch überwältigenden, hypermaskulinen Darbietungsform, aber auch für den Rechtsrock anschlussfähig, der sich in den 80er Jahren aus dem Punkrock entwickelte und an die Musik der neuen deutschen Härte, die in den 90er Jahren entstand. Ich will, dass ihr mir glaubt. Ich will. listening to Niemann's Land, a radio show in German. But not only in German, in English, in Spanish, in Catalan. Barcelona 91.4 FM. Contrabanda. Nach der Jahrtausendwende wurde die deutsche Musik immer diverser und insbesondere im Deutschrap waren so viele migrantische Stimmen zu hören wie nie zuvor. So wurde auch die Sprache diverser. Sie ist nun von einer Vielzahl von migrantisch geprägten Soziolekten durchzogen, eine große emanzipatorische Leistung, die wesentlich auch zum Sprachwandel der letzten Jahre beigetragen hat. Andererseits war und ist gerade der Deutschrap in weiten Teilen sexistisch, homophob, rassistisch, antisemitisch. Er hat vielen jener Verschwörungstheorien erstmals zum Ausdruck verholfen, die heute unter den Querdenkern kursieren, und man findet in ihm viele ideologische Elemente, die es auch bei Rechtspopulisten gibt. Im Deutschrap ist die Sprache so roh und verletzend geworden wie nie zuvor in der Geschichte der deutschen Popmusik. Die Selbstermächtigung migrantischer Minderheiten wird begleitet von einer konsequenten Erniedrigung anderer marginalisierter bzw. diskriminierter Gruppen. Es ist die Sprache des neoliberalen Kampfs aller gegen alle, und das ist die Kehrseite der emanzipatorischen Kraft des Deutschrap. Am Ende ist es auch hier wieder so, wie es schon am Anfang der deutschen Popgeschichte war. Die weißen Mittelschichtkinder stehen vor dem Spiegel und versuchen die Posen und die Sprachen einzuüben, die sie bei bewundernden Popstars abgeschaut haben, die nicht ihre eigene Sprache sprechen. Nur dass sie jetzt nicht mehr 1, 2, 3, 4, 5, let's go singen, sondern Chabos wissen, wer die Babo ist. Attention macht bloß kein Harakets, bevor ich komm und dir deine Nase brech. Haftbefehl. Attention, Aslak Stereotyp 2, Baba Haft ist zurück, lass die Affen aus dem Zoo. Der Offenbacher Ho kommt asozial wie nie zuvor. Lucky Luciano Flow, Mafia Rap, fuck New York. Die Freiheitsstatue ist eine Hure und ich fix sie. Blanco Punkt im Beat, ich erschieß diesen Swiss Beats. Sie trinken Hennessy und denken, sie sind 50 Cent. MCs in Germany, Blasen in Michigan. Lass die Straße rennen, was ist das denn? Mein Hessenmesser in dein Arsch, los werd ich mit deinem Reinketten. OF mein Bleib, der Ton dieser Stadt, bin ich geboren. Kapitalverbrechen, für Kapital, hardcore. Weit, weil mit Akras ist die Löcher noch am Tag. Popmusik in Deutschland und die deutsche Sprache, das ist immer ein kompliziertes, spannungsreiches Verhältnis gewesen, eines, an dem man vieles ablesen kann über die Gesellschaft und ihre Veränderung. Eine Sprachgeschichte des deutschen Pop ist auch eine Geschichte der deutschen Gesellschaft und Kultur. Zu dieser Wechselbeziehung werden wir im Folgenden einige Anmerkungen machen. Sie hörten das Einleitungskapitel aus dem Buch Schmalz und Rebellion – Der deutsche Pop und seine Sprache von Jens Balzer. Jens Balzer ist Autor im Feuilleton der Zeit und Kolumnist für Radio 1 und dem Rolling Stone. Er schreibt seit Anfang der 90er Jahre über Popkultur, Politik und Philosophie. Gemeinsam mit Tobi Müller veranstaltet er den monatlichen Popsalon im Deutschen Theater Berlin. Zu seinen zahlreichen Büchern zählen Pop, ein Panorama der Gegenwart von 2016, Das entfesselte Jahrzehnt, Sound und Geist der 70er von 2019 und High Energy, die 80er, das pulsierende Jahrzehnt, Platz 1 der Sachbuch-Bestenliste im August 2021. Eine Niemandsland-Produktion 2024. When I was born. Ich denk nur daran, dass ich mit dir Vernunft und Vertrauen. Ach Janie, du spinnst. Oder doch nur auf Kuba, Kohimas gekauft, Karl-Marx-Stadt wieder sächsisch getauft. So viel Scheiße, unendlicher Mist. Wie schade, wie peinlich, wenn man so feige ist. Ich denk nur daran, dass ich mit dir vergessen kann. Ich denk nur daran, dass ich mit dir vergessen kann. Vergessen kann. Ich denk nur daran, dass ich mit dir vergessen die Katastrophen und kommentierten Nachrichten im Niemandsland für die Wochen vom 25. März bis zum 8. April 2024. Beginnen wir mit einer Meldung aus Moskau. Der Anschlag in Moskau sorgt für Spekulationen um westliche und ukrainische Drahtzieher. Ich zitiere aus einem längeren Artikel von Herrn Reinhard Lauterbach, veröffentlicht in der Jungen Welt, am Donnerstag, dem 28. März 2024. Da heißt es Folgendes. Der Ton der russischen Erklärungen zur mutmaßlich ukrainischen Spur beim Anschlag auf die Konzerthalle Krokus City Hall bei Moskau am vergangenen Freitag kommt etwas gemäßigter daher. Während der Chef des Nationalen Sicherheitsrates, Nikolai Patruschew, nach wie vor eine ukrainische Urheberschaft an dem Anschlag als Tatsache betrachtet, sagte später Alexander Bortnikow, der ist Chef des Inlandsgeheimdienstes FSB, es spreche vieles für eine solche Vermutung. Der Auftraggeber des Anschlags sei noch nicht identifiziert. Russland verstehe jedoch, wer die Angriffe organisiert habe, so Bortnikow. Das hört sich eher wie ein Tribut an eine politische Vorgabe an. Wladimir Putin hatte am Montagabend erklärt, unmittelbar sei der Anschlag wohl von der dschihadistischen Gruppe Islamischer Staat, IS, verübt worden. Aber Russland nehme an, dass er mächtigere Hintermänner gehabt habe. Genannt werden dabei insbesondere die Geheimdienste der USA und Großbritanniens, weil diese den IS seinerzeit aufgebaut hätten. Dass wiederum die CIA bei der Neuaufstellung des ukrainischen Geheimdienstes nach 2014 maßgeblich beteiligt waren, geht aus einer umfangreichen Berichterstattung führender US-Medien in den vergangenen Monaten hervor. Wie das Moskauer Wirtschaftsblatt Kommersant am Mittwoch schrieb, haben die fortdauernden Vernehmungen von Personen, die als Mittäter der vier am Wochenende ergriffenen mutmaßlichen Terroristen verdächtigt werden, wenig Neues erbracht. In Untersuchungshaft kam unter anderem der Mann, der ihnen Anfang März eine Wohnung vermietet hatte, obwohl er in der Vernehmung sagte, nichts von den Anschlagsplänen seiner Mieter gewusst zu haben. Der ebenfalls Chakidis-stämmige Verkäufer des Tatfahrzeuges jedoch soll gestanden haben, von den Absichten der Käufer gewusst zu haben. In diesem Zusammenhang gewinnt die Erklärung der russischen Menschenrechtsorganisation Komanda Protiv Pitok, Anti-Folter-Team, an Gewicht, die davor warnte, unter Folter erzielten Geständnissen zu viel Glauben zu schenken. Filmaufnahmen von der Vorführung der Hauptverdächtigen vor Gericht Anfang der Woche hatten wenig Zweifel daran gelassen, dass sie im Zuge der Verhöre wahrscheinlich schwer misshandelt worden waren. Für die Möglichkeit von Hintermännern außerhalb des IS-Milieus sprechen im Moment eher indirekte Hinweise. So meldete sich laut Kommersant ein 14-jähriger Internetnutzer aus St. Petersburg bei der Polizei, dem über seinen Telegram-Account eine deutlich höhere Summe als diejenige, die den Attentätern am 22. März nach den Geständnissen geboten wurde, vorgeschlagen worden sei, wenn er eine Bombe abhole und sie an einer noch zu nennenden Stelle wieder ablege. Das könne und soll vermutlich die Vermutung stützen, dass der Anschlag vom letzten Freitag aus Sicht dieser Hintermänner sozusagen ein Versuchsballon gewesen sei. Andererseits lässt die Offenheit, mit der nach Angaben der russischen Polizei in der als Jobangebot daherkommenden Anfrage über den Transport einer Bombe und nicht etwa eines Päckchens gesprochen worden sein soll, auch die Vermutung zu, dass es sich hier um eine Provokation gehandelt haben könnte. Unterdessen sind die russischen Behörden nervös. Einerseits sind sie erkennbar bemüht, dem Aufkommen einer generell muslimfeindlichen Stimmung im Lande vorzubeugen. So wurde groß herausgestellt, dass ein 15-jähriger Schüler namens Islam Scheilikow, der am Abend des Anschlags in der Garderobe der Krokus City Hall gearbeitet hatte, sich Verdienste um die Evakuierung von Zuschauern aus dem verqualmten Gebäude erworben habe. Er und einige seiner Schüler wurden deshalb sogar in der Staatsduma empfangen. Andererseits nahm die Polizei im Bezirk Lipezk Ermittlungen wegen Billigung von Gewalttaten gegen eine Frau auf, die in sozialen Netzwerken darüber geschimpft hatte, dass der Regierung die Angriffe auf Belgorod und das Schicksal meines an der Front kämpfenden Sohnes völlig gleichgültig seien. Меня зовут Грит. Я учительница русского языка. Я немка из Восточной Германии. И привет всем, которые слушают Niemandsland, Барселона. Свободный голос в несвободном мире. Eine Meldung zum Krieg in Gaza. Da heißt es, dass die Hilfe nicht ankomme. Ina Sempner schreibt darüber in der Jungen Welt. Die Abwürfe humanitärer Güter seien Tropfen auf den heißen Stein. Ungeachtet der Tatsache, dass Abwürfe humanitärer Hilfsgüter über dem Gazastreifen zu Toten und Verletzten führen, zuletzt starben dadurch am Montag 18 Menschen, warfen spanische Militärflugzeuge auch am Mittwoch 26 Tonnen über der von Israel zerbombten palästinensischen Enklave ab. Koordiniert mit Jordanien und kofinanziert von der EU seien 11.000 Lebensmittelrationen abgeworfen worden, um die katastrophale Ernährungsunsicherheit, so heißt das offiziell, von bis zu 1,1 Millionen Menschen im Gazastreifen zu lindern, hieß es. Reuters berechnete anhand israelischer Statistiken, dass in den ersten drei Märzwochen gerade einmal so viele Waren per Fallschirm abgeworfen oder an der Küste angelandet wurden, wie 50 Lkw transportieren können. Gefordert wird entsprechend, nicht nur von Madrid, die Öffnung der Landübergänge als unerlässliche Maßnahme zur Vermeidung einer Hungersituation. Denn dort stauen sich die Lastwagen mit Hilfsgütern über Kilometer entlang einer Wüstenpiste nahe dem Grenzübergang Kerem Shalom von Israel in den Gazastreifen und auf der ägyptischen Seite in der Hafenstadt Al-Arish. Dort stehen weitere 2400 Laster, wie Reuters berichtete. Laut israelischem Grenzpersonal können 12 Lastwagen pro Stunde mit 2 Scannern auf Waffen, Munition und anderen nicht zugelassene Gegenstände überprüft werden. Bei ihrem Besuch in Kerem Shalom wurde zudem gegenüber Außenministerin Annalena Baerbock am Dienstag behauptet, dass mehr Lastwagen abgefertigt werden könnten, es aber zu wenig palästinensische Fahrer gebe. Problem ist wohl eher das dreimalige Entladen, Inspizieren und Umladen von Lastwagen, wie es Baerbock von ägyptischen und israelischen Grenzbeamten beschrieben wurde. Wer wie die Außenministerin nicht lediglich von einer Hölle in Gaza, sondern von der Anatomie eines Genozids spricht, wird nicht so herzlich empfangen. Nach der Präsentation ihres Berichts vor dem UN-Menschenrechtsrat am Dienstag steht Sonderberichterstatterin Francesca Albanese unter Druck und erhält nach eigenem Bekunden auch Drohungen. Israel wirft ihr die Delegitimierung der Gründung und der Existenz des Staates Israels vor. Albanese lässt sich davon jedoch nicht einschüchtern und bleibt dabei, dass die israelische Exekutive, die militärische Führung und die Soldaten absichtlich ihre Schutzfunktionen untergraben haben, um völkermörderische Gewalt gegen das palästinensische Volk zu legitimieren. Trotz Unstimmigkeiten legitimieren auch die USA weiterhin die israelische Kriegsführung mit mehr als 32.000 Toten in knapp 6 Monaten. Anstelle einer hochrangigen Delegation reiste nun aber lediglich Verteidigungsminister Joe Gallant am Dienstag nach Washington und ließ sich dort von seinem Amtskollegen Lloyd Austin das Vorgehen absegnen. Premierminister Benjamin Netanyahu begründete die Absage der Delegation damit, eine Botschaft an die Hamas senden zu wollen. Sie sollten sich nicht auf den internationalen Druck, der von der am Montag angenommenen UN-Resolution für einen Waffenstillstand ausgeht, verlassen. Atención. Habla Contrabanda FM. Una radio libre e independiente. Exigimos a los gobiernos que abandonen la guerra contra sus pueblos. Contrabanda FM 91.4 en Barcelona. Thema Kriegswirtschaft für die Ostfront, Berlin. Die Bundesregierung hat am Mittwoch mit Vertretern von Rüstungsherstellern beraten. Resultat: Man will gemeinsam weiter aufrüsten. Vizekanzler und Wirtschaftsminister Robert Habeck von Bündnis 90 Die Grünen sagte im Anschluss an das Treffen in Berlin, das gemeinsame Ziel sei, die Produktion hochzufahren, da die Weltbedrohungslage sich verändert habe. Darauf müsse reagiert werden. Die Bedürfnisse der einzelnen Unternehmen seien allerdings sehr unterschiedlich. Grundsätzlich brauche die Industrie mehr Aufträge, um die Produktion auszuweiten. Habeck sagte, bei dem Treffen seien konkrete Arbeitsaufträge erarbeitet worden. Der Wirtschaftsminister ergänzte, die Rüstungsbranche sei in der EU noch sehr national ausgerichtet. Kooperationen daher wichtig. Ein gemeinsamer Beschaffungsmarkt sei nun das Gebot der Stunde. Auch bereitet man sich juristisch und polizeilich auf neue Proteste gegen den Kriegskurs der Bundesregierung vor. Eine Meldung aus Leipzig. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat die Polizei im Umgang mit Versammlungen, die nach Auffassung der Polizei von Beginn an gewalttätig sind, gestärkt. Eine derartige Versammlung muss nicht erst aufgelöst werden, bevor die Polizei mit polizeilichen Maßnahmen gegen die Teilnehmer vorgehen kann, wie das Gericht am Mittwoch im Zusammenhang mit der Einkesselung von Demonstranten gegen den AfD-Bundesparteitag 2016 in Stuttgart entschied. Die hiergegen gerichtete Klage hatte nur teilweise Erfolg. Insbesondere entschieden die Richter, dass die Polizei vor ihrem Einschreiten die Versammlung nicht auflösen musste. Um die deutsche Wirtschaft sieht es auch nicht besonders gut aus. Die BRD-Wirtschaft bleibt im Keller, so sagt Herr David Maywald in einem Artikel in der Jungen Welt am heutigen 28. März. 5 Wirtschaftsforschungsinstitute korrigieren Wachstumserwartung für 2024 nach unten. Die BRD-Wirtschaft sei deutlich angeschlagen, erklärten die Vertreter von 5 Wirtschaftsforschungsinstituten. Die vom Bundeswirtschaftsministerium in Auftrag gegebenen Frühjahrsgutachten korrigierten die Herbstprognose der Institute für das laufende Jahr. So soll das BIP, das ist das Bruttoinlandsprodukt, der BRD im Jahr 2024 nur um 0,1% wachsen, nicht wie noch im Herbst vorausgesagt um 1,3%. Die Ampel prognostizierte Ende Februar ein 0,2%iges Wachstum der Wirtschaftsleistung. Für 2025 sei wieder ein Wachstum von 1,4% zu erwarten. Infolge der verzögerten Erholung stehe dann aber ein Minus von mehr als 30 Milliarden Euro in der Bilanz, erklärten die Ökonomen. So habe fortwährende Unsicherheit über die Wirtschaftspolitik, sprich Ampelstreit um Entlastungen und Subventionen, die Anlagebereitschaft der Unternehmen belastet. Die Investitionen dürften sich 2025 auf dem Niveau des Jahres 2017 einpendeln. Der private Konsum, für 2024 wichtigste Triebkraft der Konjunktur, habe im Frühjahr später und weniger dynamisch angezogen. Trotz einer wachsenden globalen Konjunktur seien die BRD-Exporte zudem wegen einer schwachen Exportnachfrage rückläufig. Bei energieintensiven Gütern habe obendrein die preisliche Wettbewerbsfähigkeit gelitten. Für 2024 erwarten die Forscher eine Teuerung von 2,3%. Als Antreiber soll nun eine behutsame Reform der Schuldenbremse dienen, die gewollte Austerität jedoch nicht aufgeben, sondern nach einem Abschnitt ihrer zeitweisen Aussetzung wie zur Corona-Zeit stufenweise und wieder scharf gestellt werden. Durch Anreize für eine höher qualifizierte Zuwanderung soll die häufig nicht dem Bedarf der Konzerne entsprechende Qualifizierung von Migranten, insbesondere Geflüchteten, ausgeglichen werden. Die Zunahme an Beschäftigten gehe dennoch ausschließlich auf die Nettozuwanderung zurück. Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Was sagt die Welt zum Gaza-Krieg? Die Welt will den Gaza-Krieg sofort beenden. Aber Netanyahu ist ja so mächtig, gegen den kann keiner was. Weder die USA, noch der Westen, noch London, noch Paris. Niemand kann dem Mann etwas sagen. New York. Der Weltsicherheitsrat beschließt nahezu einstimmig Resolution für dauerhaftes Ende vom Gaza-Krieg. Der Norden bleibt ohne Versorgung. Der UN-Sicherheitsrat fordert einen sofortigen Waffenstillstand im Gaza-Krieg. Ein von den 10 nichtständigen Mitgliedern im höchsten UN-Gremium in New York vorgelegter Resolutionsentwurf wurde am Montag von 14 der 15 Mitgliedstaaten befürwortet. Die USA enthielten sich. Damit war die Resolution angenommen. UN-Generalsekretär Antonio Guterres, der sich derzeit in Jordanien aufhält, begrüßte die Entscheidung und forderte die sofortige Umsetzung. Der palästinensische UN-Vertreter Riyad Mansour erklärte, es hat 6 Monate gedauert, über 100.000 getötete und verstümmelte Palästinenser, 2 Millionen Vertriebene und eine Hungersnot, bis dieser Rat endlich einen sofortigen Waffenstillstand fordert. Dieser soll während des für Muslime heiligen Monats Ramadan gelten, der am 10. März beginnt und am 9. April endet. Die Waffenruhe müsse in einen dauerhaften Waffenstillstand übergehen, so die Resolution. Gefordert wird auch die Freilassung der israelischen Geiseln und die Zulassung von humanitärer Hilfe in das Kriegsgebiet. Die Abstimmung war 2-mal verschoben worden und fand nun an dem Tag statt, an dem der israelische Verteidigungsminister Yoav Gallant zu Gesprächen in Washington eintraf. Gallant, der dem Kriegskabinett von Benjamin Netanyahu angehört, wird nach Angaben der israelischen Regierung Gespräche mit seinem Amtskollegen Lloyd Austin und Außenminister Anthony Blinken führen. Inhaltlich gehe es um die Entwicklung des Krieges gegen die Terrororganisation Hamas, hieß es in Tel Aviv. Israels Armee verschärfte am Montag sein militärisches Vorgehen gegen 3 Krankenhäuser im Gazastreifen. Das Schifa-Krankenhaus in Gaza-Stadt, der größte medizinische Komplex Gazas, wird seit einer Woche belagert. Seit Sonntag sind auch das Amal und das Nasser-Krankenhaus in Khan Yunis abgeschnitten und werden attackiert. Die israelische Armee gibt an, dass die Kliniken von der Hamas militärisch genutzt würden. Diese weist das zurück. In der Nacht zum Montag wurden in Rafah und Dei al-Bala mehr als 50 Menschen bei israelischen Luftangriffen getötet. Die Hamas feuerte erstmals seit Januar wieder Raketen auf die israelische Hafenstadt Ashdod. Am Sonntag hatte Philipp Lazzarini, der Direktor des UN-Palästina-Hilfswerks UNRWA, erklärt, Israel habe die Organisation informiert, dass ihr nicht mehr erlaubt sei, Hilfen in den Norden Gazas zu bringen. Kogak, die israelische Militärbehörde für Nothilfe, beschuldigte UNRWA zugleich, bei der Verteilung der Hilfsgüter zu versagen. UNRWA nannte als Grund für die Schwierigkeiten, dass für die Konvois keinerlei Schutz bestehe. Schätzungen zufolge hielten sich im Norden des Küstenstreifens noch rund 300.000 Menschen auf. Die Infrastruktur ist infolge der israelischen Bombardierungen zusammengebrochen. Die Chance kommt oder nur noch tun, als ob Mann in Seide trifft genau den Blick einer müden alten Frau. Nur zum Spaß hat er sucht ihren Job. Das war schon immer so, so wird's auch immer sein. Es war schon immer so. Doch wer will, dass das wahr bleibt? Da steht, Junge, du kommst hier nicht rein, du musst heller sein. Und du hast den falschen Pass. Sieh da, sie, Harry, halten sie sich selber aus. Das Einzige, dem sie vertrauen, ist nur der Hass und der Sache. Mädchen, das war schon immer so. So wird's auch immer sein. Das war schon immer so. Doch wer will, dass das wahr bleibt? Von gerade jetzt hat nichts auf wenig hochgesetzt. Und ansonsten bleibst dabei, dass bei der Arbeit wichtig ist, dass du nicht weiblich oder fremder bist. Und vor allem niemals alt zu sein. Niemals. Das war schon immer so. So wird's auch immer sein. Das war schon immer so. Das war schon immer so. So wird's auch immer sein. Das war schon immer so. Doch wer will, dass das wahr bleibt? Vielleicht eine der schönsten Stimmen der deutschen Rock- und Popmusik, Ulla Meinecke. Von ihrem Album von 1991 mit dem Titel Löwen, das war schon immer so. Niemandsland. Die Barcelona Nachrichten in Niemandsland. Die Barcelona-Nachrichten im heutigen Niemandsland für die Wochen vom 25. März bis zum 8. April 2024. Beginnen wir mit einer Meldung aus dem katalanischen Labyrinth. Der nach Belgien geflüchtete Ex-Präsident der katalanischen Regionalregierung, Carles Puigdemont, ist durch die karambolageartigen Mehrheitsverhältnisse im spanischen Parlament, wie bekannt, aus der quasi Bedeutungslosigkeit nach den Wahlen vom vergangenen Jahr zu einer Art Schlüsselfigur im Machtspiel der spanischen Parteien und Politik geworden. Mit seinen 7 Abgeordneten von Junts, der rechtsseparatistischen Partei, entscheidet Puigdemont über die Existenz der Regierung Sánchez in entscheidendem Maße mit. Obgleich ein Ermittlungsverfahren wegen Terrorismusverdachts und mehrere Auslieferungsanträge wegen Landfriedensbruch, Korruption, Veruntreuung staatlicher Gelder etc. gegen ihn laufen, will Puigdemont bei den kommenden Wahlen im Mai für das Amt des Präsidenten der Generalitat in Katalonien kandidieren. Puigdemonts Anwälte spekulieren auf das Inkrafttreten eines Amnestiegesetzes sowie auf das Wohlwollen eines Brüsseler Europaparlaments und natürlich auf die Hilfe der Regierung Sánchez. Nun ist die Lage allerdings immer heikler und brüchiger geworden, da die Linksalternative Podemos Comuns Partei den katalanischen Haushalt für 2024 hat scheitern lassen. Es geht da um das Casino, Makro-Casino-Projekt Hard Rock. Wir werden später darüber berichten, ist automatisch auch der spanische Haushalt für das Jahr blockiert. Also Neuwahlen in Katalonien. Und der ganze Rummel geht wieder von vorne los. Puigdemonts Parteigenosse, der Generalsekretär von Junts, Turull, kündigte in einem Interview in El País vom 17. März an, dass man da weitermachen wolle, wo man 2017 aufgehört hat. Ich würde einen neuen 1. Oktober organisieren. Und ich würde es besser machen. Wir werden die einseitige Unabhängigkeitserklärung nicht fallen lassen. Das soll man wissen. Der Mann droht also damit, mit seiner Minderheit dem Land einen Separatstaat aufzuzwingen. Bei allen realen Problemen, die das Land hat, wie Verarmung breiter Bevölkerungsschichten, extreme Wohnungsnot, prekäre Lohnverhältnisse, Privatisierungsgier von gesellschaftlichem Eigentum durch internationale Investitionsfonds, kommt der Rechtskatalanismus mit seinem ewigen und einzigen Thema. Separatstaat, Loslösung von Spanien, auf Teufel komm raus. Ein irres Panorama eröffnet sich da für die kommenden Wochen und den kommenden Sommer. Und die Fun City Barcelona platzt aus allen Nähten. Neue Millionen an Touristen sollen herangekarrt bzw. eingeflogen werden. Die internationalen Investitionsfonds drängen auf den Bau einer Casino-Stadt bei Tarragona. Die Mafia scharrt mit den Hufen. Glücksspiel, Drogen, Prostitution. Das ist es, was diese Casinos bringen. Ein weiteres Spielfeld für die Reichen dieser Welt. Wahrscheinlich werden die Universitäten demnächst Master im Stangentanz und Roulette-Kugelwerfen anbieten. Thema Fun City, Casino-Stadt. Sind wir also bei dem Thema. Die gescheiterte Abstimmung über den katalanischen Haushalt kreiste um das Thema Hard Rock. Das ist der Name eines Investitionsfonds, verschiedener Spekulationsfonds, deren Ziel der Bau eines Hotelkomplexes mit Spielcasino Megakomplex bei Salou ist. Hier im Norden von Katalonien. Das Projekt wirft mit großen Zahlen nur so um sich. Angeblich 2000 Arbeitsplätze, die meisten werden natürlich eingeflogen. 700 Millionen Investitionen. 7600 Quadratmeter Spielcasino-Fläche, 1200 Glücksspielautomaten und einarmige Banditen, 100 Spieltische für Roulette, Poker etc. Das Ganze würde einen Wasserverbrauch von 1 Million Kubikmeter Trinkwasser pro Jahr bedeuten. Der Streit um das Projekt ist voll entbrannt, nachdem es in den letzten Jahren nach mehreren gescheiterten Versuchen etwas ruhiger geworden war. Zuerst hieß das Ganze Eurovegas, dann BCN World. Immer neue Namen wurden erfunden. Die Finanzmafia ist da immer sehr kreativ. Interessant auch, wie die einzelnen Parteien sich beim Thema Casino Megakomplex positionieren. Die katalanischen Separatisten sind dafür. Der ehemalige Chef von ERC, Oriol Junqueras, hatte den Investitionsfonds großzügige Subventionen und Steuererleichterungen bereits versprochen. Den Casinos von 55% auf 10% Steuern. Achtung, ein Geschenk. Die heftigsten Gegner des Casino-Projektes sind die linkskatalanistische CUP, die aber eine verschwindende Mehrheit darstellt, sowie die En Comú Podem-Partei, die frühere Podemos von Ex-Bürgermeisterin Ada Colau. Das Terrain, auf dem die Casino-Stadt erbaut werden soll, ist zum Teil im Besitz der Caixa de Catalunya, der katalanischen Sparkasse. Ganz nah am Vergnügungspark Porte Aventura und dem petrochemischen Industriegebiet von Tarragona angesiedelt. In diesem Großraum leben 550.000 Menschen. In Städten wie Tarragona, Reus, Cambrils oder Salou. Gerade in diesem Großraum vor den Toren Barcelonas ist die Arbeitslosigkeit extrem hoch, 14,4%, bei 8,9% in Gesamtkatalonien. Pere Grandós, Bürgermeister von Salou, beklagt sich. Das klingt ja wie ein Witz, dass man bei dieser Investition so viele Hindernisse aufhäuft. Es geht doch um die Schaffung von Arbeitsplätzen. Andere Stimmen sind da gegenteiliger Meinung. Solche Art von Investitionen auf kurze Sicht schaden eher, als dass sie der Bevölkerung helfen, sagt zum Beispiel Josep Maria Arauzo Carot, der ist Dozent an der Universität Rovira i Virgili. Es ist ein absurdes Projekt, das im Kontext der Klimakrise absolut schädlich ist. Auch Jessica Albiak von Podem ist dieser Meinung. Es wäre das größte Spielcasino Europas mit allen seinen bekannten Problemen. Allein der Wasserverbrauch entspräche dem einer Stadt von 30.000 Einwohnern. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure. Thema Knastkultur in Katalonien. Ein Mord im katalanischen Gefängnis Mas d'Enric am 13. März. Von einem bereits wegen Mordes mit einem Messer verurteilten Häftling an der Köchin Nuria Lopez hat einen Aufstand unter dem Gefängnispersonal, den Schließern und Wächtern ausgelöst. Tagelang gab es Proteste, Streiks und Demos. Die Angestellten fordern von der katalanischen Landesregierung mehr Sicherheit, mehr Personal und bessere Arbeitsbedingungen sowie schärfere Protokolle für gefährliche Gefangene. Ein ganzes Wochenende lang waren die Strafgefangenen in den katalanischen Strafanstalten wegen des Ausstandes in ihren Zellen eingesperrt, ohne Hofgang oder Besuchererlaubnis. Bisher haben die Angestellten erreicht, dass gefährliche Gefangene, also solche, die wegen blutiger Gewalttaten und Mord verurteilt sind, keinen Küchendienst mehr machen dürfen. Die neue Regelung trat am Montag, dem 18.03. in Kraft. Katalanisches Labyrinth, zweiter Teil. Wenn jetzt Wahlen in Katalonien wären, dann ergäbe sich folgendes Panorama. Wahlsieger wären die katalanischen Sozialisten, die PSC unter Salvador Illa mit ca. 38% der Stimmen, gefolgt von ERC, den linksrepublikanischen Katalanisten, mit ca. 29 bis 32 Sitzen. Dann kommt Junts mit ebenfalls 29 bis 32. Die PP, Achtung, bekommt 12 bis 14 Sitze. Die Comuns mit 12 bis 14 Sitzen ebenfalls dabei. Vox und Coop jeweils mit 7 bis 9. Und der rechtsseparatistische Alianza Catalana mit 3 Sitzen. Diese Resultate gehen aus einer Meinungsforschungsanalyse des GESOP für El Periódico de Catalunya hervor. GESOP ist das Gabinett de Estudis Socials y Opinión Pública. Salvador Illa erhielte mit 23,8% die meisten Stimmen und könnte unter Umständen mit ERC zusammen in Katalonien regieren. Der Independentismo erhielte laut dieser Umfrage keine Mehrheit und könnte sein Separatismusprogramm nicht ins katalanische Parlament tragen. Weitere Ergebnisse dieser Meinungsumfrage sind: 46% der Wähler sind gegen die vorgezogenen Neuwahlen in Katalonien, 40% dafür. Pere Aragonès, der aktuelle Präsident der Generalitat, erhält mit 4,9 die beste Note in der Bewertungsskala der gewünschten Politiker, dicht gefolgt mit 4,8 von Salvador Illa und ebenfalls 4,8 von Jessica Albiak von den Comuns. Puigdemont liegt mit 4,3% auf Platz 5 der Skala, vor ihm Laia Estrada mit 4,5. Achtung, das sind Schulnoten. Die sind alle durchgefallen. Bei 5 besteht man erst. Die Noten gehen von 0 bis 10. Thema Sexualverbrechen an Kindern und Frauen. Hier gibt es mehrere flagrante Fälle zu nennen. Da ist zuerst einmal der wegen Vergewaltigung verurteilte Ex-Barça-Spieler Dani Alves, der nach dem 4,5 Jahre Knasturteil, ein Skandal an sich, nun durch seine Anwälte die Freilassung auf Bewährung erhalten hat. Freunde haben dem Burschen 1 Million Euro Kaution bezahlt, so heißt es offiziell, die Alves angeblich nicht hat, so heißt es ebenfalls offiziell. Eine Klassenjustiz für die Reichen. Dass nach wie vor erhöhte Fluchtgefahr besteht, hat die Justiz kalt gelassen. Dann hat die Staatsanwaltschaft 45 Jahre Gefängnis für einen Vergewaltiger gefordert. Ein Individuum namens Brian Raimundo, der eine 16-Jährige auf bestialische Weise vergewaltigt und halb totgeschlagen hatte. Das geschah im November 2021. Der Prozess läuft jetzt. Eine weitere Strafverschärfung wegen Mordversuchs wird von der Staatsanwaltschaft gefordert. Und der Fall eines Lehrers in Sant Roc ist ebenfalls zu erwähnen, der ihm anvertraute Schülerinnen, die in Aufnahmeeinrichtungen für Flüchtlinge leben, sexuell belästigt hat. Bereits 7 Schülerinnen haben gegen den Mann ausgesagt. Umfrageergebnisse, zweiter Teil. Eine weitere Umfrage des bereits genannten GESOP-Instituts für Meinungsforschung behandelte die so hitzig geführte Debatte um das Amnestiegesetz für die katalanischen Separatistenführer und ihre zum Teil gewalttätigen Anhänger. Dabei ergibt sich, dass 58% der Befragten das Gesetz der Regierung Sánchez begrüßen würden, während 35,6% es ablehnen. Auch zum Thema Hard Rock Casino, über das wir eben gesprochen haben, gibt es eine klare Mehrheit. 52,2% der befragten Katalaninnen und Katalanen lehnen das von einem internationalen Finanzfonds betriebene Mega-Casino-Projekt bei Saló ab. Nur 16,1% sprechen sich dafür aus. Niemandsland. Eine freie Stimme. In einer wenig freien Welt. Contrabanda FM 91.4 in Barcelona. Barcelona, Stadt der Angst. Frau Elisenda Alamany, die Präsidentin der Stadtfraktion Grupo Municipal von Esquerra Republicana de Catalunya im Rathaus von Barcelona, schreibt am 21. März einen Meinungsartikel in El Periódico zum Thema Barcelona und Ansiolíticos. Das ist ein Medikament gegen Angstzustände und Panikattacken. Aina ist eine junge Frau in Barcelona, 30 Jahre alt und Wissenschaftlerin. Sie arbeitet in der biomedizinischen Forschung, ein Forschungsbereich, der das Wohlergehen der Menschen in Barcelona zum Ziel hat, auf einem Sektor, in dem die Stadt inzwischen führend ist. Doch die Realität ist weit davon entfernt, ein Idyll zu sein. Denn Aina hat einen Zeitvertrag mit einem miserablen Gehalt. Sie kommt kaum bis zum Monatsende mit ihrem Einkommen hin. Früher hat sie bei einer Bürgerinitiative in ihrem Kiez mitgearbeitet und sich engagiert. Doch jetzt reicht die Freizeit nicht einmal mehr dafür aus. Sie muss arbeiten und arbeiten für immer weniger Lohn. Der größte Teil ihrer Freundschaften ist wegen der hohen Wohnkosten weggezogen. Es reichte einfach nicht mehr für die Miete. Mit all diesen Problemen fühlt die junge Frau sich allein und leidet unter Existenzangst. Sie ist überfordert. Als sie sich krank schreiben lassen wollte, drohte ihr Arbeitgeber ihr sogar mit Entlassung. Ihr Chef erklärte, dass ja jeder so seine privaten Probleme habe. Unglücklicherweise, so Elisenda Alamany in ihrem Artikel, sei der Fall Aina ein wahrer Fall und leider einer von sehr, sehr vielen. Im Bericht über die Salud Mental, die geistige Gesundheit der jungen Menschen hier in Barcelona, der vom Consell Nacional de Juventud de Catalunya herausgegeben wird, beschäftigen sich die Autoren mit der aktuellen Situation und dem psychischen Gesundheitszustand der jungen Menschen in der Stadt. Dies angesichts der prekären Lohnverhältnisse, der Wohnungsnot und dem Unverständnis einer Gesellschaft, die keine strukturellen Probleme erkennen will, sondern die Angstzustände und Existenzangst junger Menschen individualisiert. Es sind Systemprobleme aus mehreren Kreisen erwachsen, die das Lebensgefühl junger Menschen in Barcelona beherrschen. Und das Unbehagen lässt sich in Zahlen ausdrücken. Junge Menschen zwischen 20 und 30 Jahren bilden die Gruppe, die die meisten Ansiolíticos-Medikamente in Katalonien konsumiert. Pillen gegen die Angst. Diese Generationskrise, so Frau Alamany, erfordert eine Stadt Barcelona, die ihre Jugend schützt. Wenn wir von geistiger Gesundheit sprechen, dann müssen wir uns ein Modell einer Stadt überlegen, in dem wir die kommenden Jahre leben können und wollen. Die Probleme sind bekannt. Investitionen in sozialen Wohnungsbau, Arbeitsplätze mit Qualität und guten Löhnen, lebenswerte Stadträume sind hier die Lösung. Eine ganze Reihe von sozialen, ökonomischen und politischen Maßnahmen müssen her, so Frau Alamany, um die Stadt lebenswerter für junge Menschen zu machen. Und weniger Pillen gegen die Existenzangst. Estáis escuchando Contrabanda FM 91.4 en Barcelona. Barcelona, Stadt der Sexualverbrechen, zweiter Teil. Die Justiz hat das Gesicht des reichen Mannes. Die Anwältin der jungen Frau, die vom Fußballspieler Dani Alves vergewaltigt worden war, erklärte gestern gegenüber der Presse, dass ihre Mandantin empört und frustriert sei angesichts der Tatsache, dass ihr Peiniger durch die Zahlung von 1 Million Euro Kaution auf freiem Fuß gekommen ist, obwohl dringende Fluchtgefahr besteht. Viele Frauen und Feministinnen haben sich zu der skandalösen Freilassung des verurteilten Triebtäters Alves geäußert. Etwa die Ex-Ministerin für Gleichheit Irene Montero oder die Staatssekretärin für das Gebiet Gleichheit und Gewalt gegen Frauen Angela Rodriguez Pam. Ein Beweis mehr dafür, dass die Justiz nicht für alle gleich ist. Die Kaution von 1 Million Euro für Alves ist eine Unverschämtheit. Reine patriarchalische Justiz. Der Feminismus hat schon immer gesagt, Patriarchat und Kapital, Vereinigung Kriminal. Spaniens Gewaltstatistik zum Thema Sexualdelikte gegen Frauen liefert hier horrende Zahlen. 546 Anzeigen gegen Gewalt gegen Frauen werden täglich bei der Polizei zu Protokoll gebracht. 533 Frauen werden täglich Opfer dieser Gewalt, wie das Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género meldet. 199.282 Anzeigen wurden 2023 bei der Polizei registriert, 9,46% mehr als 2022. Bei Frauen waren es sogar 10,3% mehr. 35.550 Schutzregelungen sowie einstweilige Verfügungen mit Annäherungsverbot an das Opfer. Auch hier stieg die Zahl von 2022 bis 2023 um 8,24% und es gab 5,4% mehr rechtskräftige Verurteilungen im Vergleich zum Vorjahr. Die Sagrada Familia wird laut Direktorin des Gaudi-Tempels im Laufe des kommenden Jahres seinen zentralen Turm bis in die Höhe von 172,5 Metern zu Ende bauen und die Arbeiten an der Fassade zur Calle de Provenza abschließen. Allein im Jahr 2023 haben 4,7 Millionen Menschen das pompöse Bauwerk des Architekten Gaudi besucht. 126,9 Millionen Euro betrugen die Einnahmen für diesen Zeitraum. Thema unser Wasser. Der Wasserverbrauch in Katalonien ist im vergangenen Jahr um 9% gefallen, wie die Wasserbehörde der Generalitat vor 3 Tagen mitteilte. Wurden im Februar 2023 im Durchschnitt 183 Liter Wasser pro Person am Tag verbraucht, so waren es im Februar 2024 166 Liter, wie die Sprecherin Patricia Plascha erklärte. Obwohl die Pegelstände der Stauseen leicht angestiegen seien, bleibe die Gesamtlage bei der Wasserversorgung nach wie vor im Katastrophenbereich. Thema Ostern und Tourismus. Die teuerste Osterwoche der Geschichte für Touristen hat am Montag begonnen. Das melden alle Zeitungen und alle Medien. Besonders die Hotelbranche befindet sich in einem regelrechten Rausch mit explodierenden Buchungszahlen und 35% Preiserhöhungen gegenüber dem Vorjahr. Barcelona gehört zu einem der Hauptziele für Italiener, Franzosen, Deutsche und Briten. Neuester Knüller, die Home Exchange Unterkunft sowie das Angebot, in Wohnwagen zu hausen. Katalanisches Labyrinth 3. Der geflüchtete Ex-Präsident Carles Puigdemont hat am Wochenende angekündigt, dass er für die Wahlen zum katalanischen Regionalparlament am 12. Mai kandidieren wolle und nur bei einem Wahlsieg nach Spanien zurückkehren werde. Achtung, nur als gewählter Präsident wird er kommen. Dann hat er mehr Chancen, nicht verhaftet zu werden. Mittlerweile sind 6,5 Jahre seit seiner Flucht vergangen. Das von Puigdemont beschworene Problem einer fehlenden katalanischen Unabhängigkeit ist für die große Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger ohne Bedeutung. Die großen Probleme sind 27% gestiegene Wohnungspreise und Mieten, prekäre Löhne, Wasserknappheit, Armut weiter Teile der unteren Schichten. Thema Massen gegen Massen. 8,2 Millionen Touristen besuchten 2023 Katalonien. 21,2% aller Touristen, die nach Spanien kamen, hatten Katalonien zum Ziel. Französische Touristen und Touristinnen bilden mit 3,7 Millionen die Hauptgruppe an Nationalitäten aller Ausländer, die in Katalonien als Touristen einreisen. Und zum Abschluss noch ein paar Wasserstandsmeldungen im Klimakatastrophengebiet Katalonien. Kataloniens wichtigste Wasserreserven, die Stauseen, meldeten am vergangenen Montag, dem 25. März, folgende Wasserstände. Darnius Boadella 11,55%, Sau 3,83%, Susqueda 20,8%, La Baells 20,7%, La Llosa del Cavall 16,4%, San Pons 29,2%, Foch 59%, Ciurana 3,0% und Rio de Canyes 2,7%. Durchschnitt aller Stauseen 15,15% Wasservorräte. Es muss regnen. Que le jodan al internet, a la televisión. Lo que va a prevalecer es la radio, el único medio de comunicación revolucionario que va a quedar en el futuro. ¡Viva la patria, chicos! ¡Viva Contrabanda! ¡Viva la radio! ¡Viva Niemandland! Die Sonne steht hoch am Himmel, komm noch johin. Das Gras wird streu. Bloß Hochzeit, dann könnte mehr. Legt er noch. Der Sturm muss führen. Tiere, Blöcke, Schreie, Renne. Auch der Wolf ist Raffen am Fluss. Wo er kurz stand blieb und die Fluff hält. Jeder, der springt, was er wohl muss. Irgendwo noch ein Tier sieht. Jetzt will er der immer late ruft, dass unser Eins nicht anders kann. Was ja wie Ström kündige Tage, mein Wort, einmal. Sorry, Mann. Wie immer zum Schluss unserer Sendung Kino im Niemandsland, ein Film. Wir befinden uns hier im Kafka-Jahr, Franz Kafka, 100 Jahre. Vor 100 Jahren starb der große Prager Dichter deutscher Zunge, Franz Kafka. Es gibt einen Film über ihn, der ist sehr ungewöhnlich. Der feiert nämlich die Herrlichkeit des Lebens und das ist auch der Titel. Filme über das Leben und Sterben berühmter Schriftstellerinnen und Schriftsteller sind oft angestrengte Liebesbeweise. In die Herrlichkeit des Lebens ist das anders. Das Regieduo Georg Maas und Judith Kaufmann zeigt darin einen Helden namens Franz Kafka, der überraschend heiter und als sympathischer, leicht overdresster Allerweltsmensch an einem Ostseestrand im Sommer 1923 herumspaziert. Ein Jahr vor seinem Tod. Der Mann kommt offensichtlich ohne den Heiligenschein aus, den literarische Heldengestalten wie Virginia Woolf, Pablo Neruda oder Bertolt Brecht in Kinowerken wie The Hours, Il Postino oder Abschied, Brechts letzter Sommer, mit sich herumzuschleppen scheinen. Kafka wird gespielt von dem schmalgesichtigen und im Theater für seinen Feinsinn bekannten Schauspieler Sabin Tambrea. Er spielt einen Helden, der sich von der Düsterkeit seiner Prager Arbeits-, Liebes- und Familienverstrickungen befreit hat und von seiner fortgeschrittenen Tuberkulose eher unbeeindruckt in Deutschland ein neues Leben beginnen will. Wir versuchen es nochmal, diesmal lächelst du. Das war mein Lächeln. Wenn Dora dich zum Lächeln bringt, gehen die Bilder aufs Haus. Na bitte, geht doch. Genug Material, um an einen Verlag heranzutreten. Ich muss das alles nochmal bearbeiten. Alles nur Fragmente. Ich bringe nichts zu Ende. Die Frau, die dieses Aufbruchsglück verkörpert, ist die fürs Tanzen und Theater begabte Dora Diamant, dargestellt von der Schauspielerin Henriette Confurius. Es ist das melancholische Märchen einer nahezu perfekten Liebesgeschichte, in der sich zwei noch ziemlich junge Menschen mit aufgekratzter Selbstverständlichkeit füreinander entscheiden, das hier nach einer Buchvorlage von Michael Kumpfmüller erzählt wird. Ich habe Sie gestern tanzen gesehen am Strand. Wir proben für eine Aufführung in Berlin. Berlin war immer mein Traum. Woher nehmen Sie den Mut? Das ist eine lange Geschichte. Ich habe Zeit. Ich bin ein kranker Mann, Dora. Diese Krankheit bestimmt mein Leben. Jetzt auch? Nein, jetzt nicht. Am sommerlichen Meer und in der Berliner Bohème sind Diamant und Kafka ein hinreißendes Paar, das durch die Krankheit des Helden noch enger zueinander findet. Über die Bedeutung der grundsätzlich eher mittellustigen Literatur von Franz Kafka erfahren die Zuschauerinnen und Zuschauer in diesem Film nicht besonders viel. Als Lehrstück über die Liebe in Zeiten existenzieller Not allerdings ist Die Herrlichkeit des Lebens, der Filmtitel, überraschend vergnüglich und noch dazu eine Augenweide. Lass uns zusammen träumen. Ich habe dich lange kennengelernt. Da wird sich dein Vater aber freuen. Der Vater darf nichts davon erfahren. Alle machen sich Sorgen. Wie soll das gehen? Dora ist stark. Vor ihr muss ich mich nicht verstecken. Du hast meine Eltern um Geld gebeten. Sie werden nicht zurückkehren nach Prag. Vielleicht sollten wir genau das tun. Auf gar keinen Fall. Warum haben die so eine Macht über dich? Am größten ist das Glück, wenn es ganz klein ist. Deshalb würde ich, wenn ich mein Leben aufschreiben müsste, nur Kleinigkeiten notieren. Ich glaube, dass die Herrlichkeit des Lebens immer in ihrer ganzen Fülle bereit liegt. Unsichtbar. Ruft man sie mit dem richtigen Namen, dann kommt sie. Musik. Und mit dieser Filmkritik, die ich diesmal nicht selber geschrieben habe, sondern zum größten Teil aus einem Spiegelartikel abgelesen habe, möchte ich mich von meinen Hörerinnen und Hörern verabschieden. Machen Sie es gut, verbringen Sie ein schönes Osterwochenende, wundervolle Ferien und bis bald wieder hier im Niemandsland. Ihr Detlef Jeskal. Ciao. Ah!